Auf der Via Dolorosa, in der Stadt Jerusalem, da bannten die Soldaten einen Weg. Und die Menge stand und sah den Mann bestimmt zum Tod auf Golgatha. Auf der Via Dolorosa, auch der Leidensweg genannt, ging einst Jesus, unser König, wie ein Lamm. Doch er wählte diesen Weg, weil er keinen anderen sah. Auf der Via Dolorosa, hin zum Tod, auf Golgatha. Blut rann ihm aus vielen Wunden, von den Schlägen, die er litt. Dornen krönten nun sein Haupt zum Spon und Spott. Und er litt mit jedem Schritt, die Menge schrie vor Wut nach seinem Tod. Auf der Via Dolorosa, auf der Leidensweg genannt, ging einst Jesus, unser König, wie ein Lamm. Doch er wählte diesen Weg, weil er keinen anderen sah. Auf der Via Dolorosa, hin zum Tod, auf Golgatha. Das Blut macht uns frei von Sünden und Schuld, fand den Weg auch ins Herz von Jerusalem. Auf der Via Dolorosa, auch der Leidensweg genannt, ging einst Jesus, unser König, wie ein Lamm. Doch er wählte diesen Weg, weil er keinen anderen sah. Auf der Via Dolorosa, hin zum Tod, auf Golgatha.